Erster, alle Menschen hatten nur eine Sprache. Zweiter, sie reisten nach Osten. Dort fanden sie ein flaches Land in Sinear. Sie blieben dort wohnen. Dritter, sie sagten, lasst uns Ziegel machen und brennen. Die Ziegel waren Steine. Harz war ihr Mörtel. Vierter, sie sagten, wir bauen eine Stadt und einen Turm. Der Turm soll sehr hoch sein, bis zum Himmel. Dann bleiben wir zusammen und gehen nicht weg. Fünfter, Gott kam herunter. Er wollte die Stadt und den Turm sehen, die die Menschen bauten. Sechster, Gott sagte, sie sind ein Volk und sprechen eine Sprache. Das ist erst der Anfang. Bald können sie alles tun, was sie wollen. Siebter, Gott sagte, wir gehen hinunter. Wir machen ihre Sprache anders. Dann versteht niemand mehr den anderen. Achter, Gott schickte sie von dort weg, über die ganze Erde. Sie konnten die Stadt nicht mehr bauen. Neunter, darum heißt der Ort Babel. Dort hat Gott die Sprache der Menschen verwirrt. Und Gott hat sie von dort überall hingeschickt. Zehnter, das ist die Geschichte von Sem. Sem war 100 Jahre alt. Dann bekam er einen Sohn, Arpachst. Das war 2 Jahre nach der großen Flut. Elfter, nach Arpachst lebte Sem noch 500 Jahre. Er bekam noch mehr Söhne und Töchter. Zwölfter, Arpachst war 35 Jahre alt. Dann bekam er einen Sohn, Sela. 13. nach Sela lebte Arpachst noch 403 Jahre. Er bekam noch mehr Söhne und Töchter. 14. Sela war 30 Jahre alt. Dann bekam er einen Sohn, Eber. 15. nach Eber lebte Sela noch 403 Jahre. Er bekam noch mehr Söhne und Töchter. 16. Eber war 34 Jahre alt. Dann bekam er einen Sohn, Peleg. 17. nach Peleg lebte Eber noch 430 Jahre. Er bekam noch mehr Söhne und Töchter. 18. Peleg war 30 Jahre alt. Dann bekam er einen Sohn, Reu. 19. nach Reu lebte Peleg noch 209 Jahre. Er bekam noch mehr Söhne und Töchter. 20. Reu war 32 Jahre alt. Dann bekam er einen Sohn, Serug. 21. nach Serug lebte Reu noch 207 Jahre. Er bekam noch mehr Söhne und Töchter. 22. Serug war 30 Jahre alt. Dann bekam er einen Sohn, Nahor. 23. nach Nahor lebte Serug noch 200 Jahre. Er bekam noch mehr Söhne und Töchter. 24. Nahor war 29 Jahre alt. Dann bekam er einen Sohn, Tara. 25. nach Tara lebte Nahor noch 119 Jahre. Er bekam noch mehr Söhne und Töchter. 26. Tara war 70 Jahre alt. Dann bekam er 3 Söhne, Abram, Nahor und Haran. 27. Das ist die Geschichte von Tara. Tara hatte die Söhne Abram, Nahor und Haran. Haran hatte einen Sohn, Lot. 28. Haran starb vor seinem Vater Tara. Er starb in Ur, in seinem Heimatland. 29. Abram und Nahor heirateten. Abrams Frau hieß Sarai. Nahors Frau hieß Milka. Milka war die Tochter von Haran. Jiska war auch Harans Tochter. 30. Sarai konnte keine Kinder bekommen. Sie hatte kein Kind. 31. Tara nahm seinen Sohn Abram. Er nahm auch Lot, den Sohn von Haran. Und er nahm Sarai, Abrams Frau. Sie gingen von Ur weg. Sie wollten nach Kanaan gehen. Sie kamen bis Haran und blieben dort. 32. Tara lebte 205 Jahre. Dann starb Tara in Haran.